Ist es Sünde, Gelübde nicht zu halten? Gelübde nicht zu halten ist Sünde. Das steht schon im Alten Testament, es ist besser nicht zu geloben, als zu geloben und das Gelobte nicht zu erfüllen. Deshalb sollen wir kein Gelübde machen ohne reifliche Überlegung und für gewöhnlich nicht ohne den Rat des Beichtvaters oder einer anderen klugen Person, damit wir uns nicht der Gefahr aussetzen, zu sündigen. Eine höhere Verpflichtung eingeht durch das Gelübde.